ist die Welt nur vom Vater erschaffen worden. Es wird wieder brenzlig, beziehungsweise interessant, weil kann man sich natürlich komplett täuschen und irren. Man hat gesagt, Gott ist der Vater des Himmels und der Erde, also Gott der Vater, die erste Person, die Welt erschaffen. So ist es nicht ganz. Die Welt ist in gleicher Weise von den drei göttlichen Personen erschaffen worden, weil alles, was eine Person bezüglich der Geschöpfe tut, auch die anderen mit ein und derselben Handlung tun. Ja, muss man halt unterscheiden. Die göttliche Natur, die in allen drei Personen gleich ist, von den drei göttlichen Personen, die also voneinander unterschieden sind, weil die eine nicht die andere ist, wie wir gerade erklärt haben. In Bezug auf die Schöpfung selber und alles, was die Geschöpfe betrifft, da handelt Gott nicht durch seine Personen, ausgenommen natürlich die Menschwerdung. Nur die zweite göttliche Person ist Mensch geworden, aber in allem anderen muss man alles der göttlichen Natur zuschreiben und nicht einer bestimmten Person. Deswegen dann die nächste Frage, um das ein bisschen zu erklären, zu erläutern.